Land, das aufatmet, wenn der Regen fällt und der Durst gelöscht wird. Und endlich Regen fällt nach viel zu heißen Sommertagen.